dir, sie lebt in mir. Sie bestimmt unser ganzes Leben. Sie frisst uns auf. Sie sucht ständig ein neues Opfer. Sie ist unser größter Feind. Sie weiß, wie sie uns betören kann. Wir fallen immer wieder darauf rein. Es ist die Lüge, der du dich bedienst, wenn du keinen anderen Ausweg kennst, die immer an deiner Seite ist und sich niemals von dir trennt. Sie steht uns immer bei. Sie gibt unserem Leben Kraft, denn er braucht schon eine Wahrheit, wenn er 1000 Lügen hat. Willkommen im Reich der Lügen. Die Täuschung ist dir das höchste Gebot. Versprechen sind zum Brechen da, so helfen wir uns aus der Not. Willkommen im Reich der Lügen. Die Täuschung ist dir das höchste Gebot. Versprechen sind zum Brechen da, so helfen wir uns aus der Not. Sie vollbringt wahre Wunder, obwohl die Wahrheit keine Rolle spielt. Das Bestandteil unserer Kommunikation erreicht sie fast immer ihr Ziel. Egal ob zu Hause, in der Schule oder im Büro, in der Kirche und im Bundestag ist sie stets auf höchstem Niveau. Dann so weit, dass wir uns selbst nicht mehr verstehen. Dann haben wir eine Lösung, wir werden uns selbst belügen. Sie steht uns immer bei, sie gibt unserem Leben Kraft. Denn er braucht schon eine Wahrheit, wenn er 1000 Lügen hat. Willkommen im Reich der Lügen. Die Täuschung ist dir das höchste Gebot. Versprechen sind zum Brechen da, so helfen wir uns aus der Not. Willkommen im Reich der Lügen. Die Täuschung ist dir das höchste Gebot. Versprechen sind zum Brechen da, so helfen wir uns aus der Not. Es ist doch viel zu schwierig, immer alles zu erklären, alles von sich preiszugeben, vielleicht zu viel zu entbehren. Niemand will etwas riskieren, doch ich kann sie nicht verstehen. Ist es denn zu viel verlangt, der Wahrheit ins Auge zu sehen?